besoffen sein, Terror muss dabei sein. Bombe bauen, Waffen klauen, die Mutter auf die Fresse hauen. Deutschland ist ein Bundesstaat, überall die Grüne Saat. Bullen, Terror, Bürgerwehr, die machen uns Bock das Leben schwer. Kragen, da kannst du in ihren Streifen wagen!